schon in der ersten Nacht der Flitterwochen hat er seiner Frau den Arm gebrochen. Es war ein Unfall, es tat ihm leid. Seitdem versucht sie zu vergessen. Sie hat's geputzt, sie machte sein Essen. Doch für ein Baby schien ihr Körper nicht bereit. Sie hat's geglaubt, sie wäre schuld, wenn seine Wut ihn überkam. Hat's gehofft, wenn sie sich besser, wird er liebevoll und warm. Liebevoll streicht er durch ihr Haar, beschützt sie vor dem Bösen, das an jeder Ecke lauert. Ihre Blicke waren verliebt, so dass keiner etwas sah. Am Ende hat er sie dann eingemauert. Schon in den ersten Nächten ohne ihn bricht sie zusammen, betet auf den Knien, dass er ihr hoffentlich verzeiht. Sie hat versucht, ihn zu verdrängen. Sie hat versucht, sich zu erhängen, fühlt sich verloren, keine Hilfe weit und breit. Sie glaubt noch immer, sie wär schuld, wenn er wütend auf sie war. An seinem Grab wird ihr trotz all der Folter immer noch nicht klar. Scheinbar liebevoll streicht er durch ihr Haar, beschützt sie vor dem Bösen, das an jeder Ecke lauert. Ihre Blicke waren verliebt, so dass keiner etwas sah. Am Ende hatte sie dann eingemauert. Scheinbar liebevoll streicht er durch ihr Haar, beschützt sie vor dem Bösen, das an jeder Ecke lauert. Ihre Blicke waren verliebt, so dass keiner etwas sah. Am Ende hatte sie dann eingemauert.